Deutschlandfunk Kultur Tonart. Die 1990er Jahre waren die Zeit des Grunge, des Eurodance, des New Jack Swing, des Techno. Eine Zeit, in der die Musikszene schnelllebiger wurde, vieles zusammenfloss, aber auch seltsame Blüten trieb. Wie aber stand es eigentlich um den Jazz in den 90er Jahren? Das verrät Ihnen jetzt Hans-Jürgen Schaal. Jazz-Klassizismus, Jazz-Museum, Jazz für Yuppies, so nannten böse Zungen den Mainstream-Jazz der 1990er Jahre. Swingende Klänge waren damals wieder in Mode gekommen. Nach Jahrzehnten der wilden Experimente klang Jazz plötzlich wieder gepflegt und etabliert, wie einst in den 50ern. Der klassische Jazz-Sound fand seinen Weg zurück in exquisite Hotellobbys und Edelrestaurants. Jazzsängerinnen, eine fast ausgestorbene Spezies, hatten plötzlich Hochkonjunktur und die alten Jazzstandards aus dem American Songbook waren auch wieder angesagt. Hinter dem Jazzboom standen die großen Musikkonzerne. In den 90er Jahren waren sie tatsächlich noch groß. Dort entdeckte man, dass mit konservativem Jazz wieder Geld zu verdienen war. Und zwar mehr denn je. Allein Miles Davis' Album Kind of Blue verkaufte sich in den 90ern dreimal so häufig wie in den ganzen 30 Jahren davor. Die Archive der Labels wurden für das neue CD-Format geplündert. Man holte die alten Jazzhelden zurück auf die Bühne. Es gab reihenweise Auszeichnungen, Ehrendoktorwürden und Jubiläen zu feiern. Vor allem in den USA wurde Jazz hochgejubelt zum bürgerlichen Kulturgut. Joe Henderson, einer der wichtigsten Strategen am Tenorsaxophon, gehörte mit zu den Musikern, die dank der Jazz-Renaissance der 90er Jahre zu einem Comeback und zu großer Anerkennung gefunden haben. 30 Jahre lang unterschätzt und nicht gerade von Erfolg gesegnet, wurde Joe Henderson nun endlich zu einem Star der Jazzszene. Es waren zwar Klassiker, die man von ihm erwartete, die Musik von Billy Strayhorn, Miles Davis, George Gershwin, aber was er daraus machte, das war eben viel mehr als nur der gefällig swingende Mainstream. Der allgemeine Jazzboom ermöglichte diesen späten Triumph. Keiner hatte ihn mehr verdient als Joe Henderson. Auch das war der Jazz der 90er. Die Plattenfirmen haben nicht nur Comebacks ermöglicht, sondern auch zahlreiche Newcomer nach vorne gepusht, als kommende Jazzstars propagiert und kräftig gehypt. Nicht jeder konnte die großen Erwartungen erfüllen, manches angebliche Jazz-Genie von damals ist heute schon vergessen. Für andere aber wurde die Jazzmode der 90er Jahre ein hilfreicher Startschuss in eine große Karriere. Der Saxophonist James Carter war einer der echten Senkrechtstarter im Jazz der 90er Jahre. Auch Joshua Redman, Brad Meldau, Dave Douglas, Don Byron und viele andere machten damals ihr erstes eigenes Album und ihre Musik kam ganz bestimmt nicht aus dem Jazzmuseum. Als Symbolfigur des konservativen Yuppie-Jazz galt dagegen Wynton Marsalis, der vielleicht kompletteste aller Jazz-Trompeter. Als künstlerischer Leiter des Jazzprogramms im Lincoln Center von New York spielte sich Marsalis zum Wächter der swingenden Jazz-Tugenden auf. In seiner Musik aber versäumte er es nie, originell zu sein. Der Jazz der 1990er Jahre, er war viel besser als sein Ruf, vor allem viel vielseitiger. Vor dem Hintergrund der swingenden Jazz-Renaissance war Platz für eine reiche Palette an großartiger Musik und auch für die Verbindung von Jazz mit Hip-Hop oder Weltmusik. Wichtige Impulse kamen aus der Kreativszene rund um die Knitting Factory in New York, wo Musiker wie John Zorn, Thomas Chapin oder Dave Douglas Ideen aus freieren Jazzzeiten wieder aufgriffen. Die Entwicklungen, die in den 90ern im Jazz stattfanden, sind heute gar nicht mehr wegzudenken.